Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Wir machen weiter mit unserer wunderschönen Unterrichtsserie, liebe Geschwister, und zwar über die 200 Fragen zur islamischen Aqida. Bevor wir weitermachen, habe ich diesmal Fragen an euch, inshallah ta'ala. Warum ist es für uns wichtig, unsere Aqida zu erlernen? Erstmal, was bedeutet Aqida? Wer kann mir sagen, was bedeutet das Wort Aqida? Was bedeutet das Wort Aqida? Ich bin mir sicher, in Weiden nimmt man diese Themen ernst. Ha? Sprachlich kommt es von dem Wort Knoten, was darauf hinweist, dass es richtig tief verknotet sein muss im Herzen des Muslims, woran er auch mit Gewissheit dran glauben muss. Und wenn wir das sprachlich, wenn wir das religiös definieren, dann sagen wir, Aqida ist Glaubenslehre. Nein, das ist nicht ausreichend. Wenn wir sagen nur Glaubenslehre, das ist allgemein. Wir sagen, das sind alle Glaubensinhalte aus Koran und Sunna, an die man fest im Herzen glauben muss, mit Gewissheit und ohne eine Spur von Zweifel. So ist die Aqida definiert. Das ist die richtige Definition. Bedeutet praktisch, wenn du mir sagst, du glaubst an Allah, glaubst du an Allah? Jetzt kommen 1 Milliarde Menschen und versuchen dich vom Gegenteil zu überzeugen. Bleibst du bei deiner Ansicht? Das ist Aqida. Nichts anderes. Aber es gibt welche, wenn sie eine Aqida haben, und es gibt falsche Aqai. Es gibt auch falsche Aqida, was manche Leute verinnerlichen. Zum Beispiel die Christen oder die Juden, sie haben auch ihre Aqida, richtig? Aber ist sie richtig? Nein. Deswegen, man kann auch an etwas Falsches glauben, festhalten, ohne eine Spur von Zweifel. Heißt das aber, das ist richtig, woran man glaubt? Antwort? Nein. Aber diese Leute haben auch eine Aqida. Aber eine falsche Aqida. Und Shattana, Shattana, was für ein Unterschied zwischen Himmel und Erde, zwischen jemandem, der die richtige Aqida im Herzen trägt, und jemand, der nach der Falschheit handelt. Möge Allah Azzawajal uns immer auf der Wahrheit befestigen. Deswegen sollten wir erstmal dieses erlernen, liebe Geschwister. Was ist der Vorteil, wenn man eine richtige Aqida besitzt? Welchen Vorteil besitzt man, wenn man die richtige Aqida verinnerlicht? Wer sagt mir das? Wir haben jetzt erklärt, was Aqida ist. Besucht ihr keinen Unterricht? Besucht ihr Tanzkurse? Oder wo geht ihr so normalerweise hin, um eure Religion zu lernen? Na, verdammt. Man wird inshallah unter der Gruppe sein, die nicht von den 72 Gruppen sind, die ins Höllenfeuer kommen, sondern unter der geretteten Gruppe. Richtig. Es sollte jeder wissen, du wirst nicht unbedingt, weil du Taten gemacht hast, deswegen auch in das Paradies kommen. Denn es gibt Leute, sie haben tatsächlich Taten verrichtet, aber aufgrund der Falschheit dieser Aqida, die sie in ihren Herzen verinnerlicht haben, hat Allah ihre Taten nicht angenommen. Die gefährlichste Ayah im Koran, wer kann sie mir nennen? Was ist die gefährlichste Ayah, die das beweist, was wir gerade gesagt haben, im Koran? Und wir dürfen nicht ohne Beweis sprechen. Was ist die gefährlichste Ayah im Koran, die uns genau das bestätigt, was wir gerade erklärt haben? Kennt sie jemand? Das ist auch eine Ayah. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا هَبَاءً مَنْثُورًا. Wir werden uns ihren Taten widmen, zuwenden, und dann werden wir sie zu verwehtem Staub machen. Das bedeutet, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala erklärte, es gibt Leute, die erfüllen eine von beiden Bedingungen nicht. Und wenn wir eine Tat akzeptiert bekommen wollen bei Allah Azza wa Jal, gibt es zwei Bedingungen für die Tat. Die eine Bedingung ist, dass wir diese Tat nur einzig und alleine für Allah Azza wa Jal machen. Das bedeutet, wenn du hier manchmal in der Moschee bist, dann siehst du den Spendekasten und du könntest jetzt dein Geld hereinwerfen und niemand sieht dich, niemand außer Allah. Reicht dir das? Das reicht dir. Nicht aber, dass du den Schein schon mal rausholst und dann wartest du, dann geht die Tür auf und dann... Ich habe Ikhlas gehabt. Nein, das war kein Ikhlas. Allah, du hast nur auf jemanden gewartet, der bezeugt. Er hat bezeugt. Und du hast dein Lob in der Dunya bekommen, aber wer schreibt dir nicht den Lohn? Allah Azza wa Jal. Deswegen die drei Leute, die am Tage der Auferstehung als erstes in das Höllenfeuer geworfen werden. Nein, ich korrigiere, damit man das richtig versteht. Mit ihnen wird das Höllenfeuer angezündet. Sie kommen in das Höllenfeuer herein vor den Kuffar und vor den Munafiqun, vor den Kuffar und vor den Heuchlern. Sie waren eine Person, der den Koran gelernt hat und der ihn rezitiert hat, aber für wen? Für sich selber, für die Menschen, so dass die Leute sagen, Allahu Akbar, MashaAllah, schöne Stimme. Und dafür hat er ihn rezitiert. Wenn Allah ihn fragt nach dieser Gabe, die Allah Azza wa Jalla ihm gegeben hat, und wahrlich Allah hat ihm eine Gabe gegeben, dass er vielleicht eine schöne Stimme hatte, dass er die Begabung hatte, den Koran richtig und gut zu rezitieren, dann wird dieser jemand zu ihm sagen, ja Allah, ich habe den Koran für dich gelehrt. Was wird Allah sagen, der alle Herzen kennt? Hä? Du lügst. Du wolltest nur, dass die Menschen sagen, er ist ein Korangelehrter, es wurde gesagt. Hat er den Lohn in der Dunya bekommen? Was heißt hier Lohn? Das bedeutet, das, was ihn zufrieden gemacht hat, hat er in der Dunya bekommen. Aber bei Allah hat das kein Gewicht, was die Menschen über dich sagen oder nicht. Die Menschen behaupten sowieso vieles. Nach den Menschen bist du immer im Paradies und am besten gleich neben Abu Bakr und Umar. Aber bei Allah hast du tatsächlich eine andere Stellung. Der andere, der in das Höllenfeuer geworfen wird und mit dem das Höllenfeuer angezündet wird, ist jemand, er hat im Dschihad gekämpft. So wird Allah Azza wa Jalla ihn sagen, was hast du mit dieser Gabe gemacht? Allah hat ihm Kraft gegeben. Allah hat ihm Stärke gegeben. Er wird sagen, ja Allah, ich habe auf dem Kampffeld gekämpft und bin für dich gestorben. Allah wird ihm sagen, du lügst. Du bist nur auf dem Kampffeld gezogen. Du hast nur deswegen gekämpft, damit die Leute über dich sagen, du bist mutig. Es wurde gesagt, dein Lohn war da. Nimmt ihn, o ihr Engel, und wirft ihn in das Höllenfeuer. Leicht. Wallahi, nicht gleich. Und dann gibt es einen Freigebigen, er hatte viel Geld von Allah Azza wa Jalla bekommen, eine Gabe, und er hat Geld gespendet. Dann wird Allah Azza wa Jalla ihn nach dieser Gabe fragen. Er sagt, ja Allah, ich habe für dich Geld gespendet. Allah, der sein Herz kennt und der diesen Lügner kennt, er wird ihn sagen, du lügst. Du hast gespendet, damit die Leute über dich sagen, hä? Du bist freizügig. Es wurde gesagt. Abu Huraira radiallahu an, Hadith bei At-Tirmidhi. Bevor er diesen Hadith erzählt hat, ist er dreimal bewusstlos geworden, dann erst war er in der Lage, ihn zu erzählen. Schaut mal, Leute, die den Ikhlas so gefürchtet haben, Riya, dass man Augendienerei betreibt, dass man nur dann eine Tat macht, wenn andere dabei sind. Wie einer bei uns in Berlin, er hat einmal gebetet und in der Moschee, keiner hatte sonst neben ihm gebetet. Und er betet und betet und es wurde laut rezitiert in diesem Gebet. Dann kamen zwei Brüder und die hatten sich so an die Seite gesetzt, nahe zu ihm. Und während er rezitiert hat, sagte einer der beiden Brüder, die an der Seite saßen, die sagten, MashaAllah, hat der eine schöne Stimme. Natürlich, das hat er gehört. Was hat er gemacht mit seiner Stimme? Hä? Schöner. Ab diesem Moment war die Rezitierung für wen? Für die beiden, die da saßen. Dann sagt der andere, ja, MashaAllah, eine schöne Stimme. Dann dreht sich der Betende um und sagt, ich faste heute auch noch. 100% Riya. Möge Allah uns bewahren. Deswegen, wallahi al-azim, die besten Taten sind diejenigen, die du alleine für Allah azza wa jalla verrichtest. Deswegen sagte Sufyan al-Thawri, rahimullah ta'ala, einer der großen Tabi'in, einer der wissendsten unter den Tabi'in, er sagte, ich zählte nur meine Taten, die ich alleine gemacht habe und nicht in der Gemeinschaft. Alle anderen Taten, Allahu alam, ob sie angenommen werden, wenn ja, schön, aber diese Taten, da bin ich mir sicher. Und deswegen, wallahi al-azim, es werden viele Leute am Tage der Auferstehung zurückkehren zu Allah Azza wa Jal. Sie haben nicht ihre Taten mit Aufrichtigkeit gemacht. Es kann sein, dass du 20 Jahre gebetet hast, aber 20 Jahre mit Riya. Also wird Allah zu dir sagen, warum hast du nicht gebetet? Er hat doch gebetet, aber nicht für wen? Für Allah. Also hast du nicht gebetet. Du hast gebetet für jemand anderen außer für Allah. Aber wen sollst du dienen? Allah und nicht den Menschen. Das ist deine Aqida. Die erste Bedingung, Ikhlas. Zweite Bedingung, dass du wem folgst dabei? Dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde nur entsandt zu dir, damit du ihm nachmachst. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Und im Gesandten Allahs ist euch ein schönes Beispiel gegeben worden. Bedeutet ein Beispiel zum Nachmachen. Wo soll der Sinn bestehen? Ja, Achi, Wallahi, und verstehe das und verinnerliche das. Du sagst La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, richtig? Was bedeutet Muhammad Rasulullah? La ilaha illallah bedeutet doch, dass du niemand anderen anbeten darfst, außer Allah. Und Muhammad Rasulullah bedeutet, niemand anderes darf in der Anbetung gefolgt werden, außer er zeigt dir die Anbetung zu. Das war's. Das war's. Das ist das ganze Glaubensbekenntnis. Und wie viele sprechen das Glaubensbekenntnis, aber folgen in der Anbetung jemand anderen außer? Und sie sind die größten Lügner, die sagen, wir folgen Rasulullah. Wallahi, du folgst ihm nicht. Du folgst ihm nicht. Er hat dir den Weg gezeigt, wie du Allah Azza wa Jal anbeten musst. Und deswegen hat auch Allah Azza wa Jal diese Eier als Maßstab im Koran. Und ihr müsst alle diese Eier auswendig lernen. Allah Azza wa Jal sagt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Sprich, ja Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sage es den Menschen, wenn ihr Allah liebt, wenn ihr behauptet, dass ihr Allah liebt, und ihr seid wahrhaftig dabei, jetzt kommt die Prüfung, damit ihr seht, ob ihr Allah liebt, dann folgt mir. Wen sollen wir folgen? Dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was passiert als Resultat, wenn wir ihn folgen? Allah wird dich lieben. So liebt euch Allah. Möge Allah azza wa jal uns seine Liebe nicht verwehren. Das ist der Maßstab. Das sind die zwei Bedingungen aus dieser Eier. Aber ich meinte eine andere Eier. Aber ich habe die erklärt, weil sie wichtig ist. Allah azza wa jal sagt, هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. Sollen wir euch über diejenigen etwas berichten, deren Taten in der Dunya fehlgegangen sind? Angenommen oder nicht angenommen? Haben sie aber Taten gemacht? Allah subhanahu fragt uns, sollen wir euch über diejenigen berichten, die in der Dunya Taten gemacht haben, aber wir ihre Taten fehlgehen gelassen haben, nicht angenommen haben. Und sie dachten, dass sie bei ihrem Herrn etwas Gutes zu erwarten haben. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagt, hiermit sind die Khawarij gemeint. Die Khawarij, das ist eine Sekte. Manche Gelehrte sagen, sie sind Muslime, andere nicht. Aber die richtige Ansicht ist, sie sind noch Muslime. Ibn Abbas radiallahu anhu, er war einmal da bei ihnen, bei diesen Khawarij. Sie hatten die Ansicht vertreten, eine ihrer Hauptansichten, derjenige, der eine große Sünde macht, ist ein Kafir geworden. Gewaltig, oder? Das bedeutet, eine Person macht Zina, dann ist er für sie ein Kafir. Oder eine Person, er trinkt Alkohol, dann ist er für sie ein Kafir. Jeder, der eine große Sünde macht, ist für sie ein Kafir. Khawarij heißen sie. Khariji heißt jemand, der etwas verlassen hat. Naam, kharaja min al-bayt, er ist aus seinem Bayt, aus seinem Haus herausgegangen. Schaut mal, und sie haben einen Beweis geholt aus dem Koran. Eine Frage, hat nicht jede Gruppe von Ahlul Bid'ah einen sogenannten Beweis? Antwort, ja. Nur haben sie den Beweis, falsch verstanden, wie diese Leute. Allah Azza wa Jal sagt uns im Koran, in Surah Al-Jinn, ist Al-Jinn, ja? Na, er sagt uns, Subhanah, derjenige, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. Derjenige, der sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, so ist er für ewig im Höllenfeuer. Also haben sie gesagt, jeder, der sich Allah widersetzt, ist im Höllenfeuer. Aber was meint hier, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ? Das meint, dass derjenige, der Schirk macht, يَعْصِ bedeutet hier, der was macht? Schirk macht. Der ist für ewig im Höllenfeuer. Denn die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist, dass eine Person aufgrund von großen Sünden nicht was wird? Ein Käfer. Außer wenn es bestimmte gewaltige Sünden sind, die Kufr und Schirk und anderes beinhalten, dann kann man mit einer Sünde, die man macht, mit einer falschen Tat, die man macht, den Islam verlassen. Schaut mal, die Khawarij Ibn Abbas radiallahu an, er sah diese Leute. Er sagte, Ibn Abbas, ich war sehr erstaunt über die Anzahl ihrer Anbetung. Ibn Abbas war erstaunt. Er sagte, wie viel sie haben. Und die Khawarij damals waren besser als heute. Die heute, die reden nur. Die damals, die haben viel Koran gelesen. Die haben viel in der Nacht gebetet. Und die haben viel Dhikr gemacht. Aber ihre Taten sind vereitelt. Schaut mal, was Ibn Kathir rahimullah ta'ala in Al-Bidayah und Al-Nihaya erzählt. Ihr wisst, Ali ibn Abi Talib, er wurde getötet. Wer hat ihn getötet? Ein Khariji. Von diesen Khawarij. Sie haben Ali ibn Abi Talib vom Islam ausgeschlossen. Yani, wenn Ali kein Muslim ist, wer ist dann ein Muslim? Und ihr seht ihr, sie hatten diese Arroganz zu urteilen, diese Macht zu besitzen. Wie wir das heute, die Enkelkinder von den Khawarij sind heute die Takfiris. Genau dasselbe. Das sind ihre Enkelkinder. Die haben kein Problem damit, leicht jemanden vom Islam auszuschließen. Der ist Kafir, der ist Kafir, der ist Kafir. Du auch. Wenn du schon mal da bist, dann bist du auch ein Kafir. Kein Problem damit. Und er vergisst, dass diese Urteile nur wem gehören? Allah und seinem Gesandten und die Gelehrten, die diese Leute nach diesen Urteilen mit Kafir betiteln, sie gehen dabei nach der Methodik von wem vor? Von Kitab und Sunnah. Und es obliegt ihnen, den Gelehrten, den Richtern, dieses zu machen, liebe Geschwister. Was haben sie? Da gab es einen, er hat Ali ibn Abi Talib getötet. Mit 7 oder mit 9 Stichen. Wenn es 7 Stiche waren, er sagte, 5 waren für Allah und 2 für mich. Als er Ali ibn Abi Talib mitten im Sujud getötet hat. Er sagte, 5 waren für Allah und 2 für mich. Dann kamen die Sahaba und sie haben ihn gefesselt. Und Ali ibn Abi Talib hat noch einige Momente gelebt. Er hat ihn gesagt, du Feind Allahs, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Er hat ihn gesagt, du wirst sehen, was deine Tat zu dir zurückbringen wird. Du wirst das sehen. Ich habe die Geschichte über Ali ibn Abi Talib erzählt, da kann man sie im Internet hören, liebe Geschwister. Dann hat man angefangen, ihn die Beine abzuhacken, der Ali ibn Abi Talib getötet hat. Er hat nichts gesagt. Man hat ihn die Hände abgehackt. Er hat nichts gesagt. Dann wollte man seine Zunge abschneiden. Er sagte, nein, tut das nicht. Schneidet mir nicht die Zunge ab. Dann haben sie gesagt, Subhanallah, als wir deine Beine abgehackt haben, warst du geduldig. Als wir deine Arme abgehackt haben, warst du geduldig. Jetzt aber, wo wir deine Zunge abschneiden wollten, hast du gesagt, tut das nicht. Er sagte, ja, denn mit dieser Zunge erwähne ich Allah und ich möchte Allah so lange erwähnen, bis ich sterbe. Subhanallah, Ravi. Schaut mal, wie man denkt, dass man Richtiges macht, aber man trotzdem, was ist richtig oder falsch? Versteht ihr das? Deswegen sagt ja Ali ibn Abi Talib, das sind die Khawarij, die damit gemeint sind. Und in dieser Ayah sind tatsächlich alle gemeint, die sich vom Weg vom Koran und Sunnah entfernt haben. Gefährlich, dass man nicht die richtige Aqidah besitzt? Du kannst wirken und wirken und Taten machen. Aber Yawmul Qiyamah, und das ist das Gefährliche an dieser Ayah, du wirst zu Allah Azza wa Jal zurückkehren, ohne einen Wert zu haben. Das ist das Gefährliche. Deswegen ist es deine Pflicht, die Aqidah der Ahlu Sunnah wal Jama'ah zu lernen. Denn leider, wir leben in einer Zeit, wo es viele Gruppierungen oder wenig gibt. Viele. In der Zeit vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, wenn man die Wahrheit wollte, ist man zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gegangen und dann war die Sache erledigt. Aber heute musst du in einen Sufi-Tempel gehen oder du musst in einen Mashrak gehen. Mashrak heißt, wo Schirk gemacht wird von Qadianis und tausende von Sekten, die es gibt, damit du fragst, wer hat euch das beigebracht und wer hat euch das beigebracht. Alhamdulillah, wallahi, ich sage dir eins, lieber Bruder und liebe Schwester, du wirst niemals die richtige Aqida von Allah beigebracht bekommen, wenn du nicht sauberes Herz hast. Und deswegen sagte der Prophet Muhammad, um das zu bestätigen, was ich gerade gesagt habe, man arada Allahu bihi khayran yufaqihu fid din. Für den Allah etwas Gutes vorgesehen hat, bestimmt hat, Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala sagt, wenn Allah liebt, du wirst sehen, dass Allah ihm die Religion verständlich macht. Und Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, er sagte, wenn du siehst, dass ein Ausländer, ein A'jami, der kein Arabisch kann, die richtige Aqida hat und er bei den richtigen Leuten lernt, obwohl er kein Arabisch kann. Du könntest ihm ja letztendlich alles erzählen, weil er kein Koran versteht und keine Hadithe versteht. Wenn du trotzdem siehst, dass ein Ajami, ein Ausländer, die richtige Aqida besitzt, dann wisse, Allah liebt ihn, denn Allah hat ihn bewahrt. Und wallahi, siehst du nicht, dass es Leute gibt, die sind Araber und die jonglieren mit der arabischen Sprache, aber sie sind Orientalisten, Kommunisten, Batachisten. Alles, was du nicht sein darfst. Und einige Leute praktizieren, wie zum Beispiel auch hier in Deutschland, subhanallah, die können kein Wort Arabisch, kein einziges Wort, der sagt vielleicht noch Allah. Er kann nicht mal Allah richtig sagen und er hat richtige Akida. Allahu Akbar. Aber er hat was im Herzen, was der Araber nicht hat. Und das ist das Entscheidende. Allah, der dich zum Islam geleitet hat, er ist auch in der Lage, dich im Islam zu leiten. Denn es gibt zwei Rechtleitungen, wie Ibn al-Qayyim sagt. Eine zum Islam und eine, wollen nicht viele sagen, nicht viele, wir sind Muslime. Sind sie aber im Islam recht geleitet? Antwort: Du brauchst beide Befestigung. Zum Islam und im Islam. Möge Allah Azza wa Jal, möge Allah Azza wa Jal uns befestigen. Verzeiht mir, meine Nase ist so. Dann wollen wir inshallah ta'ala mit den Fragen weitermachen, liebe Geschwister. Und zwar sagt der Autor hier, Rahmatullah alayh, und das gehört zum Adab, zum Benehmen, dass man für diejenigen ein Bittgebet spricht. Wenn wir sagen Rahmatullah alayh oder Rahimullah ta'ala, was bedeutet das? Möge Allah mit ihm barmherzig sein. Denn jeder braucht die Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jalla. Niemand betritt das Paradies aufgrund seiner Taten, sondern jeder geht nur in das Paradies, weil Allah Azza wa Jalla mit ihm barmherzig sein wird. Deswegen sagen wir Rahimullah ta'ala. Er sagt, kayfa sifa al-ard wal hisab min al-kitab. Wie beschreibt der Koran? Wie beschreibt der Koran und die Sunna al-ard? Al-ard ist die Vorführung, ich werde das gleich erklären, und die Abrechnung. Wie beschreibt der Koran und wie beschreibt die Sunna diese Abrechnung, liebe Geschwister? Allah Azza wa Jal sagt uns im Koran, yawma idhin tu'radun. يَوْمَ إِذِنْ تُعْرَدُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَ. An diesem Tag werdet ihr vorgeführt. Und nichts von euch wird verborgen bleiben. Das heißt, Allah weiß über alle Dinge Bescheid, die du in dieser Dunya gemacht hast, sogar über deine Absicht. Wie es in einer authentischen Überlieferung heißt, und Ibn Hajar al-Asqalani, Rahimullah, hat sie als authentisch gezeichnet, Allah Azza wa Jal wird zu einem Engel sagen, oh mein Engel, schreib die gute Tat meines Dieners auf. Oktob, schreib sie auf. Dann sagt der Engel zu Allah, ja Allah, er hat keine gute Tat gemacht. Das heißt, ich habe nichts gesehen, was er gemacht hat, so dass ich aufschreiben kann. Denn die Engel, passt auf, sie können nur eine Tat dann aufschreiben, wenn man sie gemacht hat. Sie wissen nicht vorher, ob du eine gute Tat gemacht hast oder nicht. Aber, wie Sufyan ibn Uwayna radiallahu anhu wa rahimullah ta'ala sagte, wenn du eine gute Tat beabsichtigst zu machen, dann riechen die Malaika das. Sie riechen das. Subhanallah al-Azim. Wie Sheikh al-Islam über Sufyan ibn Uwayna berichtet hat, liebe Geschwister. Schaut mal, subhanallah, Allah Azza wa Jalla sagt zu dem Engel, schreib die Tat von meinem Diener auf. Dann sagt der Engel, ja Allah, er hat nichts gemacht. Ich habe nichts gesehen. Dann sagt Allah Azza wa Jal, innahu nawah. Er hat aber diese Tat beabsichtigt. Du siehst das nicht, aber ich kenne das. Allah kennt unsere Taten. Und am Tage der Auferstehung werden wir vorgeführt vor Allah Azza wa Jal. يَوْمَ إِذِنْ تُعْرَدُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَ. Das ist eine wichtige Aya, die uns beweist, dass wir am Tage der Auferstehung, wenn wir zu Allah Azza wa Jal zurückkehren, nichts vor ihm verstecken können. Gibt es Sünden, die wir tief in unsere Herzen begraben haben und wir würden uns zu Tode schämen, wenn Allah diese Sünden öffentlich macht? Antwort: Könnte Allah uns bloßstellen? Schau mal die große Gnade, dass er es bis jetzt noch nicht getan hat. Und sogar, wenn du deinen Bruder bedeckst, guck mal, wie Allah diese Bedeckung liebt, weil er es As-Sittir, das ist einer der schönsten Namen von Allah, Azza wa Jal. As-Sittir bedeutet derjenige, der jemanden bedeckt. Der Prophet Muhammad sagte, wer einen Diener Allahs in der Dunya bedeckt, weil dieser eine Sünde gemacht hat, aber du hast das nicht weitererzählt, so wird Allah ihn, der geschwiegen hat, bedecken am Tage der Auferstehung. Und in einer anderen Überlieferung, wenn Allah von einem Diener die Sünde bedeckt, dann will Allah ihm diese am Tage der Auferstehung verzeihen. Wenn du bereit bist, so bereit. Frage, bei den meisten Sünden werden wir gesehen von den anderen oder nicht? Weil wir uns sicher fühlen. Obwohl, wer über unsere Sünden Bescheid weiß? Allah, yawma tubla as-sarair. An diesem Tag werden die Geheimnisse herausgebracht. Herausgebracht aus den Herzen, wo du es tief begraben hast. Allah Azza wa Jal wird an diesem Tag über all deine Sünden Bescheid wissen. Möge Allah Azza wa Jal uns nicht bloßstellen. Möge Allah Azza wa Jal uns für die vergangenen Sünden vergeben. Möge Allah Azza wa Jal uns niemals diese Sünden aus den Herzen herausbringen, so dass andere Menschen schlecht über uns denken. Allah Azza wa Jal ist in der Lage dazu, liebe Geschwister. Das heißt, wir werden vor Allah Azza wa Jal stehen. Und Allah Azza wa Jal sagt, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Bei deinem Herrn, Allah schwört, Subhana. Und Allah muss nicht schwören. Denn die Wahrhaftigkeit von Allah ist immer gegeben. Aber wenn Allah dennoch schwört, was sagen wir dann über diese Ayah? Sie ist sehr gewaltig. فَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Wir werden sie allesamt befragen, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt weiter, amma kanu ya'malun, über das, was sie getan haben. Das bedeutet, Allah Azza wa Jal, er wird uns darüber benachrichtigen, was wir getan haben. Allah Azza wa Jal, er wird uns informieren darüber, was wir getan haben. Und Allah Azza wa Jal hat alles gesehen. Nicht, dass du ein falsches Denken hast über Allah, dass er die Malaika, die Engel braucht. Nein, Allah braucht sie nicht. Allah hat alles mit seiner Hikma erschaffen. Aber tatsächlich weiß Allah Azza wa Jal über jede einzelne Sache Bescheid. Nichts passiert auf dem Meer und nichts auf dem Festland, außer dass wer darüber Bescheid weiß. Allah Azza wa Jal, sogar über jedes Blatt, was von einem Baum herunterfällt, darüber weiß Allah Azza wa Jal Bescheid. Welche Größe? Welche Art, welche Farbe, welcher Baum? Allah. Schau mal, wenn du einen Baum im Garten hast, du wirst niemals wissen, wie viele Blätter darunter fallen. Zah! Aber Allah kennt alle Blätter, die von den Bäumen herunterfallen, liebe Geschwister. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bei deinem Herrn, wir werden sie allesamt befragen über das, was sie getan haben. Ayat, die ein gläubiges Herz bewegen. Denn wenn ein Gläubiger weiß, er wird über das befragt, was er morgen verantworten muss, was ist dann seine Aufgabe? Zu sündigen oder nicht zu sündigen? Nicht zu sündigen. Deswegen sagte einer der Salaf-Gelehrten, mache keine Taten, für die du dich morgen rechtfertigen oder entschuldigen musst. Mache keine Taten. Und wenn du auch eine falsche Tat machst, was machst du sofort? Du bereust dafür. Damit du zu Allah Azza wa Jal zurückkehrst. Und wir werden darüber reden, wie schwer die Abrechnung ist am Tage der Auferstehung. Liebe Geschwister. Tayyib, das waren Beweise aus dem Koran. Bezüglich der Beweise aus der Sunna, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, man nuqish al-hisab udhib. Derjenige, der zur Abrechnung oder der einer Abrechnung unterzogen wird, so wird er bestraft werden. Derjenige, der einer Abrechnung unterzogen wird, er wird bestraft werden. Aisha radiallahu anha, weil sie von dem Koran viel verstanden hat und weil sie Fiqh hatte, Verständnis für die Religion, sagte sie, aber Allah Azza wa Jal, er sagt doch im Koran, und derjenige, der sein Buch in die Rechte bekommt, so wird er einer leichten Abrechnung unterzogen. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Derjenige, der sein Buch in die Rechte bekommt, sagt Aisha radiallahu anha, diese Ayah, der wird doch einer leichten Abrechnung unterzogen. Das heißt, wie wird Allah Azza wa Jal uns abrechnen? Der Prophet sallam sagte, derjenige, der einer Abrechnung unterzogen wird, so wird er was? Bestraft werden. Aha. Wie bringen wir das zusammen? Ganz einfach. Wir haben gesagt, es gibt Al-Ard. Al-Ard ist die Vorführung. Allah wird manchen gläubigen Dienern ihre Taten vorführen. Und andere wird er bestrafen. Wie sieht das aus? Folgendes, wie es in einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim heißt, Allah Azza wa Jal wird einen Diener am Tage der Auferstehung total abschirmen. Die anderen werden ihn nicht sehen. Dann wird Allah Azza wa Jal zu ihm sagen, Abdi, fa'alta kada wa kada, o mein Diener, hast du diese und jene Sünde gemacht? Hast du Sinna gemacht? An dem und dem Tag, zu dem und dem Zeitpunkt, Allah hat alle Sünden erfasst. Subhana. O mein Diener, hast du Alkohol getrunken an dem und dem Tag? O mein Diener, hast du geklaut, als du alleine warst, an diesem und jenen Tag? Was sagt der Diener? Na, ich habe es getan. Weil er weiß, dass Allah über alles Bescheid weiß. Dann wird Allah Azza wa Jal ihm sagen, ich habe dich in der Dunya mit dieser Tat bedeckt und heute vergebe ich sie dir. Warum hat Allah ihn bedeckt? Nur damit er ihn später vergeben kann. Aber wartet, was hat dieser Diener gemacht? Er hat bei Allah bereut. Ist Allah barmherzig? Herr Allah. Allah hat ihn nur deswegen bedeckt, damit er ihn für diese Sünde verzeihen kann. Und deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und passt mit mir auf, Hadith bei Bukhari, er sagte, allen in meiner Umma wird vergeben werden. Allen. Außer wen? Denjenigen, die ihre Sünden öffentlich machen. Mujahirun. Diejenigen, die ihre Sünden offen machen. Öffentlich machen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber hat uns das erklärt. Was bedeutet öffentlich machen? Er sagte, einer hat in der Nacht eine Sünde begangen und Allah hat ihn bedeckt. Über Nacht. Er hat diese Sünde dieser Person nicht aufgedeckt. Obwohl könnte Allah das? Ey Wallah. Dann macht diese Person am nächsten Tag nichts anderes, als dass er zu den Menschen herausgeht und obwohl Allah ihn mit der Sünde bedeckt hat, was sagt die Person zu den Menschen? Ich habe dieses und jenes getan. Diesen wird nicht vergeben werden. Er hat den Schleier der Bedeckung von Allah heruntergerissen und ausgenutzt. Obwohl Allah hat ihn nur bedeckt, damit er ihn verzeihen kann. Mujrim, ey Wallah, ein Verbrecher. Deswegen, pass auf vor den öffentlichen Sünden, dass du draußen mit Frauen herumläufst. Dass du Dinge tust und du bringst damit andere Gläubige in Versuchung. Joints. Kein Problem. Also ich weiß nicht, wie das hier ist. In Berlin, der läuft ganz normal. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Und was bringt er damit? Andere Leute in Versuchung. Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fil ladhina amanu lahum adhabun alim. Für die Dunya und die Akhira. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Azza wa Jalla sagt, diejenigen, die möchten, dass sich das Abscheuliche unter den Gläubigen verbreitet, so wird es für sie eine harte Strafe in der Dunya und in der Akhira geben. Du bist der Grund dafür. Oder eine Frau, sie läuft draußen im Minirock herum. Jasmin, Leila, Aisha, wir haben alles dabei. Was macht sie, indem sie mit kurzen Klamotten draußen herumläuft? Sie bringt andere muslimische Mädchen in. Sie ist damit gemeint. Haben früher so viele muslimische Mädchen solche knappe Klamotten angezogen wie jetzt? Das heißt, es gab manche Pioniere, nennen wir sie. Sie haben angefangen. Und dadurch hat sich das weiter verbreitet. Und diejenigen, die damit angefangen haben und dieses verbreitet haben, am Tage der Auferstehung finden sie nicht nur ihre eigenen Sünden wieder, sondern all derjenigen, die ihnen dabei gefolgt sind. Können Sie das ertragen vor Allah Azza wa Jal? Wallahi nein, liebe Geschwister. Deswegen, hier ist es wichtig, Allah Azza wa Jal, er bedeckt dich. Und am Tage der Auferstehung führt er dir die Sünden vor. Aber schaut, wie Allah Azza wa Jal mit dir redet, wenn du ein Gläubiger bist. Möge Allah uns unter den Gläubigen schreiben. O mein Diener, hast du dieses und jenes gemacht? Nein. Hast du dieses und jenes gemacht? Nein. Bis der Diener denkt, er ist jetzt vernichtet. Dann sagt Allah Azza wa Jal ihm, ich habe diese Sünde in der Dunya bedeckt gehalten und heute vergebe ich sie dir, weil du bereut hast und ein Gläubiger warst. Und ich vergebe, wem ich will. Daraufhin wird er sich freuen. Und er wird zu den Leuten gehen und ihnen sein Buch zeigen, Allah Azza wa Jal hat ihn vergeben. Die anderen aber, das war auch eine Art Abrechnung, aber eine Vorführung. Allah hat dir das leicht gemacht. Deswegen ein Bittgebet vom Propheten, Allahumma hasibna hisaban yasira. O Allah, unterzieh uns einer leichten Abrechnung. Diese leichte Abrechnung bedeutet, du wirst nur die Taten vorgeführt bekommen, die Allah dir vorführen möchte. Und Allah zeigt dir damit seine Allmacht, dass er über alles Bescheid wusste. Subhanallah. Und wer zweifelt daran, außer ein Kafir? Möge Allah uns weit von den Kuffar entfernen. Der andere, so wird Allah ihn vor sich bringen, auch wenn er ein Muslim ist. Dann wird Allah ihn nicht nur sagen, oh mein Diener, du hast diese und jene Tat gemacht, sondern Allah fängt an mit ihm zu reden, warum hast du das gemacht? Sobald dieses Wort kommt, warum, wird er bestraft. Man nuqisha al-hisab, udhib. Derjenige, der der Abrechnung unterzogen wird und mit ihm wird diskutiert, von Naqasha diskutieren, der wird bestraft werden. Bedeutet, sobald Allah nicht nur deine Taten vorführt, sondern er fragt dich nach dem Detail. Was passiert hier? So wirst du von ihm bestraft. Gibt es dazu erstmal Fragen? Wir machen gleich dann weiter, inshallah. Habt ihr das verstanden? Inshallah. Ich habe gar nicht alle gefragt. Gab schon Fragen? Nein. Fadda. Also Ihre Frage, wenn man zum Beispiel, wenn der Allah uns bedeckt in der Nacht, wenn meine Sünde macht. Sag wenn Allah, nicht der Allah. Sag wenn Allah. Wenn Allah, na. Entschuldigung, wenn Allah unsere Sünden bedeckt und wenn am nächsten Tag ein Freundeskreis sitzt, über dieses, die letzte Nacht, was man da, Party oder wie auch immer, wenn man das erzählt, ist das ja. Ist negativ. Das gehört dazu, natürlich. Aber weil du hier deine Sünden öffentlich gemacht hast. Zum Beispiel, der Bruder sagt, was zum Beispiel, ich war auf einer Party und dann erzähle ich das am nächsten Tag. Unter den Leuten herum. Das ist, du bringst sie in Versuchung. Du sagst ihnen, Achi, oh, der Bacardi, der ging nur so runter. Hat der richtig geprickelt in der Nase. Soll man da lügen dann? Also nicht wie ein Alkohol, wenn man zum Beispiel... Man soll das gar nicht erzählen. Man soll sich schämen für diese Sünde. Und zu Allah Azza wa Jal ruhig zurückkehren. Bevor man stirbt, Achi. Und mit dieser Sünde stirbt. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tfadal. Ich habe manche Brüder sagen hören, dass sie gesagt haben, ich will kein Heuchler sein. Ich verstecke mich nicht vor den Menschen mit meiner Sünde und darum will ich sie öffentlich aussehen. Was ist die Antwort auf solche Leute? Was ist die Antwort auf jemanden, der sagt, ich fühle mich als Heuchler, wenn ich das bei mir innen drinne verstecke? Ich sage lieber den Leuten, der ist ein Jahil. Ein absoluter Jahil. Und der kennt Allah Azza wa Jal nicht. Denn würde er Allah Azza wa Jal kennen, dann ist nicht der Verstand der Maßstab für eine Person, sondern was uns unsere Religion geboten hat. Und unsere Religion hat uns geboten, dass wir die Sünden nicht öffentlich machen und schon gar nicht herum erzählen, was wir getan haben. Weil wir damit die anderen Leute in Versuchung bringen. Diese Aspekte bedenkt er nicht, weil er die Religion nicht kennt. Deswegen ist für ihn geboten, dass er dieses für sich behält und Allah Azza wa Jal darum um Vergebung bittet. Achi, kein Mensch, der sich Mu'min nennt, liebt es, dass jemand über seine Sünde Bescheid weiß. Keiner. Sonst stimmt irgendwas nicht mit dem Herzen. Na, tfadal. Du hast ja eben gerade uns erklärt, wie diese spezielle Art der Abrechnung sein wird. Wo Allah uns unsere Sünden aufzählen wird. Na. Und wo ist der Unterschied da zur normalen Abrechnung? Haben wir ja erklärt. Was ist der Unterschied zwischen Alarm, der Vorführung der Taten, und der Abrechnung? Was haben wir gesagt? Fadalachi. Das eine ist gedeckt und wird nicht gefragt, warum du es gemacht hast. Am anderen. Also nicht detailliert? Genau, am anderen wird gefragt, warum hast du das gemacht? Richtig, detailliert. Das ist der Unterschied. Beides wurde Abrechnung genannt. Auch wenn man utiya kitabahu biyamini, fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Es wird Hisab genannt. Aber dieses Hisab, haben wir gerade erklärt, ist al-ard hier gemeint. Dhalika al-ard, so sagte das der Prophet. Das ist nur die Vorführung der Taten. Aber die eigentliche Abrechnung ist, wo Allah Azza wa Jal mit dir diskutiert. Überleg mal die Schwere, Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal wird an diesem Tag so zornig sein, wie er es nie zuvor gewesen ist. Wie wird Allah mit dir reden, wenn er zornig ist? Na, Vater. Du bist aus Berlin, du darfst eigentlich deine Fragen zurückstellen, ja? Aber dieses, wo man das Buch in der rechten und in der linken... Wir kommen dazu, inshallah. Ah, okay. Na, Vater. Wenn man seine Sünden dann öffentlich gemacht hat, wird man dafür bestraft, nachher, außer wenn man dann trotzdem wieder bereut, oder? Also wenn einem das bewusst geworden ist, man hat in der Vergangenheit das gemacht, weil einem das nicht so bewusst war, na, und man bereut das dann. Der Bruder sagt, wird einem bereut, wenn man früher öffentlich Sünden gemacht hat und sie vielleicht auch rum erzählt hat, wenn man bereut hat, alles wird dir vergeben, wenn Schirk dir vergeben wird. Ist das kein, ist das Überschirk oder Unterschirk? Das ist Unterschirk. Naam, inna Allah la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah azza wa jal wird, das bedeutet nach dem Tod, wenn du gestorben bist, Allah wird es nicht vergeben, dass man ihm gegenüber andere Götter zur Seite gestellt hat, aber alles was darunter ist, vergibt Allah wem er will, subhana. Naam. Es gibt da einen Hadith, wo Abu Bakr rahimahullah ta'ala geweint hat. Und dann haben sie gefragt, warum er weint und lacht. Und da hat er gesagt, er hatte früher eine Dattelstatue. Omar ibn Khattab. Und da hat er letztendlich diese Sünde, was er gemacht hat früher, offen, also geöffnet, hat er den Menschen erzählt. Wie kann man das zusammen... Na, das ist natürlich, der Bruder sagt, wie sieht das aus bei Omar? Wir wissen ja, radiallahu an, er hatte damals eine Götze gehabt aus Datteln. Er hat sie angebetet und wenn er Hunger hatte, hat er sie gegessen. Und er hat ja die Leute darüber informiert. Es gibt eine Sache, wo man den Leuten etwas beibringt, dass man etwas Falsches gemacht hat, um ihnen zu zeigen, das ist falsch, was ihr tut. Und ihr dürft dieser Sache nicht nahe kommen. Aber die anderen Leute, warum erzählen sie die Sünden herum? Um zu prahlen. Ich habe zwei Frauen geknackt, sagt man heute, ja? So erzählen sie unter den Leuten. Möge Allah so schön uns bewahren. Frage ganz am Anfang. Wegen der Prahlung. Also wenn man zum Beispiel fastet, betet und hat eine schöne Stimme, du hast davor gesagt, einer hat eine Stimme gebetet. Na. Und wenn man das erzählt, ist das nicht als Mensch, also wir sind alle gleich Mensch, wir ticken alle gleich, dass es eigentlich auch Motivation ist. Na. Aber wenn einer sagt, man durch eine super Stimme, er freut sich an die Gazagel, ja, also er wird nur mehr aktiviert. Gazagel. Ja, ist es nicht so eigentlich, eher eigentlich besser, wenn man eigentlich gewisse Sachen, was man ihm... Der Bruder sagt, ist es nicht so, dass wenn man von seinen guten Taten erzählt, nicht motiviert ist und selber sich motiviert und andere motiviert, wie ist die Sache? Nicht jeder, der von seinen guten Taten erzählt, betreibt augenblicklich auch Dienerei. Das hängt mit deiner Absicht zusammen. Aber wir sagen, lass das lieber, weil der Shaitan kommt genau in diesem Moment. Und wie schnell ändern sich die Absichten nachher. Das merkst du auch selber, wenn du redest, dann war es eigentlich nur für dich, damit du bei den Leuten einen guten Stand hast. Und sie sagen, MashaAllah. Wenn das kommt, dann pass auf. Deswegen sagte einer der Salaf-Gelehrten, er sagte, der Gläubige versteckt seine guten Taten, genauso wie er seine schlechten versteckt. Wer möchte mit seinen schlechten Taten aufgedeckt werden? Niemand. Genauso versteckt er seine guten Taten. Weil das eine große Gefahr ist. Und zum Schluss, was haben dir die guten Taten genützt? Wenn du, Achi, du kannst nämlich auch die Taten vereitelt bekommen, noch nach der Tat, wenn du sie vollendet hast. Bedeutet, du brauchst Ikhlas. Vor der Tat? Während der Tat und danach. Ja, ihr alladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O ihr, die ihr glaubt, in Surah Al-Baqarah, vereitelt nicht eure Taten. Das heißt, ihr habt sie schon gemacht. Das heißt, wir können auch im Nachhinein noch unsere Taten vereiteln. Ha, deswegen ist das sehr, sehr gefährlich. Ich sage nicht unbedingt, man braucht Augendienerei, um von seinen Taten zu erzählen. Aber die Gefahr ist unendlich groß, wenn man über seine guten Taten erzählt, dass man hier in was hereinfällt, genau in diese Riya, und dann war es das mit der Tat. Lieber sicher haben, Achi. Sicher ist besser als unsicher. Na, wallahu ta'ala ala wa'alam. Nächste Frage, die der Autor hier stellt, rahmatullah alayh, er sagt, kayfa sifa nashru suhuf min al-kitab. Wie ist die Verteilung der Blätter im Koran beschrieben? Und wir werden auch über die Sunna sprechen natürlich. Bedeutet, wie werden die Leute ihre Bücher am Tage der Auferstehung bekommen worin alle Taten verzeichnet sind. Allah Azza wa Jal sagt uns erstmal in Surah Al-Kahf, وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِلُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا سُبْحَانَ Allah Azza wa Jal wird sagen, Allah Azza wa Jal sagt im Koran, in Surah Al-Kahf, und das Buch wird hingelegt. Welches Buch, worin die Taten verzeichnet sind. Dann siehst du, wie die Übeltäter, Allahu Akbar, schaut mal, wie Allah sie bezeichnet, die Übeltäter, besorgt sind um das, was in diesen Büchern steht. Hier hast du mit ihm geredet, ach, lass mal deine Abrechnung. Lass mal dieses und jenes. An diesem Tag derjenige, der am wenigsten sich darum gekümmert hat, wird die größte Sorge haben am Tage der Auferstehung. Sie sagen, oh, wehe uns. Wehe uns im Arabischen bedeutet Reue. Zu früh oder zu spät? Zu spät. Was ist mit diesem Buch? Sie sind erstaunt, dass all ihre Taten, die sie gemacht haben, wo verzeichnet sind in ihrem Buch. Es lässt keine Tat aus, weder klein noch groß, ohne dass diese Tat erfasst wurde im Kitab, im Buch. Sie finden alles, was sie taten, sagt Allah, und dein Herr tut niemanden Unrecht. Bedeutet, alle Taten, die du wiederfindest in diesem Buch, hast du auch tatsächlich gemacht. Hört, wie Allah Azza wa Jal diese großartige Person beschreibt, den Paradiesbewohner. Allah Azza wa Jal sagt, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ Derjenige, der sein Buch in die rechte Hand bekommt, so wird er zu den Leuten herausgehen. Er wird vor Allah Azza wa Jal stehen. Und Allah Azza wa Jal wird mit ihm abrechnen. Und wie schwer ist eine Abrechnung vor Allah Azza wa Jal? Subhanallah, wie leicht du dich hier einem Richter entziehen kannst, indem du ihn anlügst. Der Richter kennt nicht dein Herz. Und trotzdem hast du an diesem Tag Angst im Gerichtssaal, sodass deine Gesichtsfarbe sich ändert vor dem Urteil von einem menschlichen Richter. Wie dann mit dem Richter aller Richter. Du stehst vor Allah Azza wa Jal und Subhanallah, du weißt ganz genau, nichts ist verborgen geblieben gegenüber Allah Azza wa Jal. Dann wird Allah Azza wa Jal dir deine Taten aufführen und du wirst dein Buch bekommen. Dann liest du Gebete zur richtigen Zeit, gefastet, Zakat gespendet, Sadaqa gegeben, zu den Leuten gut gewesen. Und so gehst du dann raus zu den Leuten und sagst, Ha umuqra'u kitabia, die Leute, die mit dir auch Gläubige waren, Allah teilt sie von vornherein in Gruppen ein. Bedeutet, deine Familie ist nicht deine Blutsfamilie, sondern deine Familie sind die Gläubigen. Sind die Gläubigen. Ibrahim a.s. Und erinnert mich an diesen Punkt, wo ich dann weitermache, deine Familie sind die Gläubigen. Ibrahim a.s., er kam doch zu seinem Vater. Er hat ihm gesagt, oh Vater, oh Väterchen, warum betest du etwas an, was weder... Hä? Hört noch, sieht noch, dir etwas nützt. Und er hat mit Ibrahim wie gesprochen? Auf eine liebe Art und Weise. Obwohl sein Vater was war? Ein Käfer. Durch und durch. Und Ibrahim a.s., als der Vater ihm gesagt hat, hör auf damit. Hör auf, schlecht über die Götter zu reden. Sonst werde ich dich steinigen. Er sagt ihm, ich werde dich steinigen. Ibrahim a.s. sagt, ich werde Allah für dich um Rechtleitung bitten. Dieser Vater, wie es in einer Überlieferung bei Al-Bukhari heißt, wird Yawm al-Qiyamah kommen. Und er wird sagen, wie ist sein Name, der Vater von Ibrahim a.s.? Asa. Er wird sagen, jetzt habe ich bereut. Jetzt folge ich Ibrahim a.s. Daraufhin wird Allah azza wa jal zu Ibrahim a.s. sagen, guck unter dir, o Ibrahim. Dann wird er nach unten schauen und er wird sehen, wie sein Vater geschlachtet wird unter seinen Füßen. Er war doch sein Vater. Vereinigt uns der Kuffer oder nur der Glaube? Nur der Glaube. Uns vereinigt nur der Glaube. Du darfst nicht mal deine Mutter für etwas lieben, was sie Falsches gegenüber der Religion macht. Passt auf. Meine Mutter kauft mir ein schönes Geschenk, was nichts mit Haram zu tun hat. Dafür darfst du sie lieben. Denn in der Religion trennen wir zwischen normaler Liebe und religiöser Liebe. Als der Prophet sallam gesagt hat, zu einem Mann, innaka ma man ahbab, du wirst mit demjenigen sein, mit dem du liebst, religiös liebst. Aufpassen bei diesen Überlieferungen. Weil manche verstehen das falsch. Der denkt dir, nein, wenn ich meinen Vater, der kein Muslim ist, liebe, dann bin ich automatisch was? Ein Kafir geworden. Wer hat dir das erzählt? Und sowas sagen nur Unwissende. Hat der Prophet sallam Abu Talib geliebt? Antwort. Warum hat er sich so darum Sorgen gemacht, dass er nicht den Islam angenommen hat? Natürlich hat er ihn geliebt. Aber als Allah beschlossen hat, dass dieser als Kafir gestorben ist, der Prophet sallam darf nicht für ihn um Vergebung bitten. So ist die Sache bei uns in der Religion. Du hast keine religiöse Liebe. Nicht, dass du sagst, ja, es sind doch meine Eltern, ich werde trotzdem für sie um Vergebung bitten, das geziemt sich nicht. Aber eine normale menschliche Liebe, wie Allah azzawajal sagt, sag nicht zu ihnen uff, zu deinen Eltern. Du darfst nicht mal pfui zu ihnen sagen. Allah azzawajal sagt über die Eltern, وَإِن جَهَدَاكَ وَلَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Und wenn sie dich zu etwas bringen wollen, worüber du kein Wissen hast, Sünde, dann gehorche ihnen oder gehorche ihnen nicht. Dann gehorche ihnen nicht, aber sei weiterhin in der Dunya. Hä? Da gibt es einen Jahil, der sagt dir, mein Vater ist Kafir, der soll zur Hölle fahren, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben, ich bin Muslim, er ist Kafir. Dann sagen wir ihm, du Jahil, Allah hat uns erlaubt, eine Jüdin und eine Christin zu heiraten. Wie machst du das mit der Liebe, bitte? Was ist sie? Ist sie eine Kafirin oder nicht? Oder wird sie plötzlich Muslima, weil er nur sie geheiratet hat? Ne? Natürlich trennst du hier zwischen normaler Liebe und religiöser Liebe. Deswegen aufpassen mit solchen Themen. Viele Leute haben kein Wissen und reden über solche Themen. Das ist sehr gefährlich. Schaut mal, kehren wir zurück. Du wirst dein Buch bekommen, dann wirst du zu den Leuten hinausgehen, die deine Familie sind, und du wirst ihnen sagen, hier ist mein Buch, lies darin. Du bist stolz darauf. Schaut mal, was Allah Azza wa Jalla sagt über diese Person, der gläubig war. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Ich habe immer für die Abrechnung gelebt. Heute habe ich das Ergebnis gesehen. Dafür. Wenn ich die Sünden gelassen habe, weil ich wusste, ich werde eines Tages vor Allah stehen. Wenn ich meine Pflichten gemacht habe, dann wusste ich, ich werde eines Tages vor Allah stehen. Wenn ich kein Unrecht gegenüber den Menschen gemacht habe, dann wusste ich sehr genau und ich habe dafür gelebt, dass ich eines Tages vor Allah stehe. Bedeutet, liebe Geschwister, dieser Mann hat für die Abrechnung gelebt, hat nach dem Guten gelebt und heute an diesem Tag erfährt er es. Stellt euch vor, wir müssten nur das Gute machen, aber wir würden es nicht erfahren. Nein, an diesem Tag wirst du dich freuen, dass du das Richtige getan hast. Ey Wallah, schau auf die besorgten Gesichter. Yawmul Qiyamah, wie sie beben werden, diese Gesichter, liebe Geschwister. Aha, das ist der, der Gutes getan hat. Er wird zu den Leuten hinausgehen und ihnen sagen, lies in meinem Buch, weil er ist stolz. An diesem Tag darfst du stolz sein. Kein Problem, du hast es dir verdient. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ Radia, so wird er ein angenehmes, zufriedenes Leben führen, wo? Fi Jannatin Aliya, in einem hohen Paradies. Möge Allah uns in das Paradies hereinbringen. Wir sagen den Kuffar und den Feinden Allahs, an diesem Tag sollen sie mit Schlagwörtern kommen, wie Salafisten und Extremisten und Terroristen und Wahhabiten. Wallahi, sollen sie an diesem Tag mit diesen Wörtern kommen. Wir werden sehen, wer der Verlierer ist. Möge Allah Azzawajal uns zu den Gewinnern machen. Bedeutet, es gibt zwei Gruppen. Die einen kriegen ihr Buch in die rechte Hand. Wer sind sie? Die Gläubigen. Und dann gibt es welche, sie kriegen ihr Buch in die von hinter ihrem. Manche Tafsir-Gelehrte haben beschrieben, Yawmul Qiyamah, wenn die Versammlung ist, dann werden die Bücher zugeflogen bekommen. Und derjenige, der ein Verbrecher, ein Käfer, ein Sünder durch und durch war, er wird versuchen, das Buch irgendwie mit der rechten Hand zu greifen. Aber es wird hinter seinem Rücken fliegen und er wird es von hinten nehmen, ob er will oder nicht. Weil wer bestimmt, was er tut und was er nicht tut? Allah Azza wa Jalla. Und die anderen, die Gläubigen, kriegen das von vorne in die rechte Hand. Allahu Akbar. Ja, Wallah. Sie wissen es, wenn sie ins Fangfeuer gehen. Da wissen die Kuffar schon, dass sie Unrecht getan haben. Deswegen sagen die Gelehrten, niemand geht in das Höllenfeuer herein, außer dass er weiß, dass er es verdient. Allah Azza wa Jalla sagt es im Koran. Was sagt Allah Azza wa Jalla uns in Surah Al-Mulk? Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. So werden sie ihre Sünden eingestehen. Niemand kommt in das Höllenfeuer herein, außer dass er weiß, dass er es verdient. Allah ist gerecht? Allah ist gerecht. Ja, Wallah. Allah Azza wa Jal ist gerecht, liebe Geschwister. Könnt ihr noch? Ja. Habt ihr Fragen erstmal dazu? Aber bitte nicht zu viele und nicht zu lange Fragen. Na, Vater. Vater. Wir sind zum Thema. Das ist sowieso. Jetzt eine Frage zu dem Thema davor, zu einer Frage noch eingefallen. Ich wollte mich während dem Unterricht ständig abtun, weil der Prophet ist ja gefragt worden über eine Person, die eine gute Tat begeht und daraufhin gelobt wird. Und hat der Prophet gesagt, das ist eine schnelle Buschra vom Paradies. Also wie kann man das noch dazu sagen? Der Bruder fragt nach der Überlieferung bei Imam Muslim, dass der Prophet Muhammad sallam zu einer Person gesagt hat, Jazakallah khairan, der eine gute Tat gemacht hat und sie wird ihn ereilen, dass dieses eine frohe Botschaft ist. Ja, diese Person, Achil Karim, hat seine Tat im Verborgenen gemacht. Hat sie mit Ikhlas gemacht. Allah hat einen Zeugen herbeigebracht, der das unbedingt sehen musste, damit er den Leuten erzählt, was du für Taten machst. Das ist eine Bushra für dich. Denn in der Tat hattest du Ikhlas. Mafhum? Das ist nicht eine Person, der rumerzählt seine Taten. Aufpassen. Na, Tfadal. Ich habe auch noch eine Frage zum letzten Thema. Das ist, wenn ein Bruder jetzt eine Sünde gemacht hat, gesündigt hat, und er kann nicht damit leben und einem anderen Bruder das in Vertrauen erzählt, ist es dann auch so, wie dass er den Schleier von Allah die Sünde aufdeckt, obwohl er ihn verdeckt hat? Wenn jemand dir eine Sünde über jemand anderen erzählt, seine eigene erzählt, so solltest du ihn erklären, dass er das nicht tun darf. Weil die meisten wissen das nicht. Die meisten sind unwissend bezüglich dieser Angelegenheit. Das, was wir heute sagen, sind normalerweise Grundlagen. Das kennen die meisten nicht. Deswegen mit Liebe und mit Barmherzigkeit ihnen dieses erklären. Na, Vater. Vielleicht kann man, wenn eine Person vielleicht eine Sünde gemacht hat, die sie sehr bedrückt und sie möchte jetzt einen Ratschlag holen, dann kann sie ja vielleicht mit der dritten Person sprechen. Achim, was würdest du machen? Das ist sehr gut. So eine Person. Dass sie nicht weiß, dass man das richtig. Eine Person sollte auch von der dritten Person reden, damit man nicht ihn sofort, weil es kann sofort was ins Herzen hereinkommen, natürlich, wie wir das auch wissen. Na, dann gehen wir weiter, liebe Geschwister. Und zwar der Glaube an die Waage. Der Gelehrte, Rahmatullah alayh, er sagt, مَا دَلِيلُ الْمِيزَانِ مِنَ الْكِتَابِ وَكَيْفِ الصِّفَةِ الْمِيزَانِ الْوَزَنِ. Was ist der Beweis, dass die Waage am Tage der Auferstehung aufgestellt wird? Wie sind die Beweise hier diesbezüglich in der Religion, dass die Taten gewogen werden? Na, Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. An diesem Tage ist die Waage die Wahrheit. Allah hat hier was bestätigt? Die Waage Al-Mizan auf Arabisch. Und denjenigen, dessen Waagschalen schwer sind, bedeutet, er hat mehr gute Taten, so sind sie die Gewinner. So sind sie was? Die Gewinner. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Das sind die Gewinner. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Was aber diejenigen anbelangt, dessen Waagschale leicht sind. Bedeutet, er hat mehr Sünden, schlechte Taten als gute Taten. So sind sie an, so verlieren diese Leute an diesem Tag ihre Seelen. Bedeutet, sie werden bestraft im Höllenfeuer. A'udhu billah. Das ist erstmal ein Beweis, liebe Geschwister, dass die Waagen aufgestellt werden. Und Allah Azza wa Jalla sagt, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا. An diesem Tag, يَوْمُ الْقِيَامَةِ, werden wir ihnen kein Gewicht beimessen. Und der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hat uns berichtet, am Tage der Auferstehung wird ein dicker, fetter Mann auf die Waage gestellt und er hat nicht mehr Gewicht als eine Feder. Der hat in seinem Bauch Batata und Shawarma, alles gehabt, außer gute Taten, weil am Tage der Auferstehung werden die guten Taten gewogen. Allah gibt einer Tat ein Hajm. Ein Hajm bedeutet ein Umfang. Dieses wird gewogen werden. Du sagst dir, wie soll das gehen? Das ist nicht deine Aufgabe. Kümmere dich lieber um die guten Taten, denn die andere Sache verstehst du nicht. Das ist Allah. Er macht überall die Gesetze, die er möchte. Subhanallah. Passt auf. Es wird ein dicker, fettleibiger Mann gewogen und er hat nur den Gewicht einer Feder. Warum? Weil er keine guten Taten gemacht hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einmal eine Gegebenheit erzählt bekommen, dass die Sahaba radiallahu anhum, als sie Abdullah ibn Mas'ud einen Baum hochklettern gesehen haben, dann kam ein Windzug und er hat die Beine von Abdullah ibn Mas'ud entblößt. Dann haben die Sahaba gelacht über die dünnen Beine von Abdullah ibn Mas'ud. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Beine werden am Tage der Auferstehung schwerer sein als der Berg von Uhud. Weil Abdullah ibn Mas'ud eine Person voller guter Taten war. Gewicht. Wie ist dein Gewicht am Tage der Auferstehung? Wiegst du etwas auf der Waage? Oder bist du nur ein dicker Mann gewesen, ein Michelin-Männchen, der durch diese Gegend mit Genuss herumgelaufen ist? Darum geht es uns, liebe Geschwister. Schaut mal dieses Beispiel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass ein dicker Mann nicht mehr wiegen wird als eine Feder. Eine gute Beschreibung für eine Person? Auf keinen Fall. Das ist keine gute Beschreibung. Und diese Waage wird am Tage der Auferstehung die Wahrheit sein. Imam Ahmed, rahmatullah alaih, er überliefert authentisch, dass am Tage der Auferstehung eine Person zu Allah Azza wa Jal gebracht wird. Wie viel haben wir noch? 10 Minuten. Eine Person wird am Tage der Auferstehung zu Allah Azza wa Jal vorgebracht. Diese Person hat nichts Gutes in seinem Leben gemacht. Es gibt über ihn 99 Schriftrollen, die voll sind mit Sünden, die er gemacht hat. Und sie sind ausgebreitet, so weit wie das Auge sehen kann. Schaut Allah Azza wa Jal, wie barmherzig er ist. Diese Person wird abgetrennt von den anderen Menschen. So wird Allah Azza wa Jal ihn fragen, und das ist die Barmherzigkeit Allahs, der niemandem Unrecht tut, haben meine Schreiber, bedeutet meine Engel, die in irgendeiner Sache Unrecht getan. Was wird er sagen? Nein, ja Allah. Subhanallah al-Azim. Allah, der weiß, was diese Person gemacht hat. Schaut mal, welche Fragen er ihn stellt. Dann wird er ihn als nächstes fragen, hast du eine Entschuldigung für deine Tat? Wer ist Allah? Wallahi, wir kennen ihn nicht. Hast du eine Entschuldigung? Nein, der hat nichts Gutes getan. Welche Entschuldigung? Die Person sagt, nein, ja Allah. Hast du etwas Gutes bei dir? Nein, ja Allah. Allah wird dann eine Karte aus seiner Tasche herausnehmen lassen. Darauf steht, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. So wird diese Karte auf einer Waagschale gestellt und die Sünden allesamt mit den 99 Schriftrollen auf der anderen und nichts wird schwerer wiegen als die Karte, denn der Name Allahs ist darauf erwähnt. Allah wird ihnen sagen, geh in das Paradies. Subhanallah. Das wird gewogen. Aber bevor du dich zu viel freust, lieber Diener Abbas, noch ein Nebensatz, der sehr wichtig ist. Wer sagt dir, dass Allah mit dir barmherzig sein wird? Allah ist barmherzig, zu wem er will. Es kann sein, dass er eine Person für das freistellt. Für diese Sünde in das Paradies eingehen lässt. Aber dich lässt er wegen 2, 3 Taten, die du auf üble Art und Weise gemacht hast und dabei sehr viel Spaß gehabt hast, obwohl du wusstest, dass du Allah gegenüber sündig bist, bestraft. Allah. Streben wir diese Person an? Antwort, das darf niemals dein Gedanke sein. Weil manche sagen, Abul Bara Baraklau Fik, dann gehe ich mal zur nächsten Party unter 40. Ja, was? Nein, nein, nein. Das ist nicht das richtige Verständnis. Das richtige Verständnis ist, dass du nicht eine Millisekunde dich dem Höllenfeuer näherst. Und mit jeder Sünde näherst du dich dem Höllenfeuer. Möge Allah Azzawajal uns vergeben. Er wird gewogen. Diese Karte wurde gewogen. Bedeutet, das ist authentisch belegt, liebe Geschwister. Ich denke, wir machen hier Stopp, damit wir das nächste Mal bi'idhnillah ta'ala mit As-Sirat. As-Sirat ist noch etwas ausreichender, ausführlicher erklärt, weitermacht. Deswegen bitte verzeiht uns, weil unsere Kamera auch nicht so viel Speicherplatz hat. Wir haben so viele Unterrichte da drauf. Wir werden hier Stopp machen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bi'idhnillah ta'ala. Erstmal zum Thema. Nein. Sünden veröffentlicht. Gilt es dann so wie als hättest du oder ist es ein Zeichen für jemanden? Für wenn jemand deine Sünden veröffentlicht, genau. Das ist ein Übeltäter. Wir haben doch gesagt, der Prophet sallam sagte, wer die Sünden seines Bruders bedeckt, so wird Allah yawm al-qiyamah seine Sünden bedecken. Ihn bedecken. Will er nicht die Bedeckung Allahs? Wenn er die anderen bloßstellen will, dann wird er sehen, dass Allah azza wa jal ihn bloßstellen will. Das ist ein Gesetz bei Allah azza wa jal. Na, wie geht man mit Brüdern um, die öffentliche Sünde begehen, wie zum Beispiel Rauchen und so weiter? Na. Wie kann man ihn meiden, weil ich meine, erstens stört mich das und zweitens, wie kann man ihn meiden, ohne dass er meint, ich habe ihn jetzt als Kafir bestempelt oder so, dass er denkt, ich wäre überheblich oder so. Wie können wir mit Brüdern umgehen, die draußen öffentlich Sünden machen? Jetzt will ich noch eine Sache kurz erklären, damit ihr hier wisst, liebe Geschwister. Allgemein sollst du die Sünden deines Bruders, was? Bedenken, wenn diese Sünden nur ihn betreffen. Aber sobald er Dinge, abscheuliche Dinge macht, die er öffentlich macht, hier bedeckst du ihn nicht mehr. Sprich, einer verkauft auf dem U-Bahnhof Drogen. Du bedeckst ihn nicht. Warum? Weil er hier der Gesellschaft schadet. Nochmal, solange einer, zum Beispiel, du siehst einen Bruder im Hausflur und er guckt so in sein Handy und guckt sich was Schmutziges, Perverses an. Audible, möge Allah Azza wa Jal uns bewahren. Und so sehen die meisten Handys von unseren Jugendlichen aus. Wallahi, wisse, Allah sieht alles, lieber Diener Allahs. Und wenn Allah dich aufdeckt mit dieser Sünde, so wirst du nichts mehr zu lachen haben. Du hast gesehen, er hat das alleine gemacht. Hier bedeckst du ihn. Das heißt nicht, dass du ihm nicht eine Nasiha gibst. Du gibst ihm eine Nasiha, aber mit der Sünde bedeckst du ihn und erzählst das nicht weiter. Aber eine andere Person, er verkauft Drogen. Oder er betrügt Frauen beim Heiraten. Dann gehst du hin und sagst ihm, fürchte Allah. Wenn er das nicht tut, dann erzählst du den Leuten, was er macht. Und das ist keine Riba, keine Namima, gar nichts. Du hast hier freie Fahrt für Allah, damit du die Gesellschaft vor diesem schützt. Verstanden? Es ist ein Unterschied, ob jemand sich selbst eine Sünde zufügt oder ob dieses weitreichende Wirkung auf die Gesellschaft hat. Na? Wallahu ta'ala ala wa ala. Wie ist das mit Spielsüchtigen, die wo zum Beispiel zu einem kommen und sich Geld leihen, aber man weiß genau, der haut es sowieso rein und der fragt mehrere Brüder. Wie ist es, wenn ein Bruder zu einem kommt und er möchte Geld haben und man weiß genau, dass er Automaten spielen wird, man gibt ihm das Geld nicht. Man darf ihm das Geld nicht geben. Denn Allah Azza wa Jal hat verboten, dass wir uns gegenseitig in was helfen? In Sünde und in Feindschaft. In Haram. So, was machen wir mit dieser Person? Man soll versuchen, ihnen zu helfen. Denn das ist eine Sucht. Das ist eine Abhängigkeit. Es kann sein, dass er das selber an sich hasst, Sachi. Aber er kommt nicht davon weg. Und deswegen soll man vielleicht mit ihnen eine Beratungsstelle oder sonstiges aufsuchen, dass er wegkommt von dieser Sache. Denn diese Leute vernichten sich früher oder später selber. Darf man dann andere Leute warnen von dieser Erstmal Person? Redet man mit ihm. Okay? Weil meistens diese Leute, die gehen in einen einzelnen Lokal und machen das dort. Na, wallahu ta'ala ala wa. Na. Wie ist es bei einer Person, Chef, der eine Sünde begeht und der Iman, ist er dann noch im Herzen, ist er noch in ihm drin oder geht er raus, wenn er die Sünde gerade begeht? Wie ist die Sache mit dem Iman, mit dem Glauben, wenn jemand eine Sünde begeht? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, und der Kern des Hadith ist bei Bukhari und Muslim, er sagte, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Ein Zani bedeutet einer, der Unzucht betreibt, ist während er diese Sünde macht, in dem Moment kein Mu'min. Ahlus Sunnah wal Jama'a erklären kein Mu'min, er hat nicht den vollständigen Glauben. Sobald einer eine Sünde begeht, so heißt es in einer anderen Überlieferung bei Imam Ahmad, rahmatullah alayh, und sie ist Hassan, inshallah, wird Allah Azza wa Jal den Iman von einer Person so hinwegnehmen, wie er ein Kleidungsstück auszieht. Und dieser wird wie eine Wolke über ihn sein. Wenn er bereut, kriegt er diesen Iman wieder, aber weniger. Das bedeutet, je öfter du sündigst, du kriegst immer den Iman zurück, aber weniger. Und wehe dir, dass du die Ansicht der Murji'a hast, diese Leute, diese Irregehenden, sie sagen, die Taten haben keinen Einfluss auf den Iman. Das heißt, sag La ilaha illallah und dein Glaube ist immer wie Jibril alayhi salam. Die sagen ihm, MashaAllah. Warum dann die Da'wa vom Propheten sallallahu alayhi salam? Was soll die Da'wa dann bringen? Wenn wir nur La ilaha, dann gehst du zu einem und sag mal La ilaha illallah. Reicht, achi. Und geh mal richtig feiern danach. Für dein La ilaha illallah. Geh mal richtig jetzt feiern. Das sind unwissende Leute. Naam. Wallahu ta'ala ala wa'ala. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سات uns wieder gefreut und es war uns eine große Ehre dass wir euch sehen durften und dass wir mit euch unsere Religion gemeinsam studieren durften möge Allah azza wa jalla von mir und von euch annehmen und möge Allah azza wa jalla uns diese Tat tief in den Waagschalen schreiben auf dass wir sie am Tage der Auferstehung wiedersehen habe ich etwas Gutes gesagt ist es von Allah habe ich etwas Schlechtes gesagt ist es von mir und von der Shaitan möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben سبحانك اللهم وبحمدك